Die Teilnehmer des amerikanischen Internetsymposiums über die unvergänglichen revolutionären Verdienste der großen Menschen von Baekdusan richteten jüngst einen Brief an den verehrten Marschall Kim Jong-un. Darin hieß es: Das Symposium sei ein Anlass zur erneuten Hochschätzung der außergewöhnlichen Führungsfähigkeit des verehrten Marschalls Kim Jong-un geworden, der das edle revolutionäre Leben der ewigen Führer des koreanischen Volkes Kim Il-sung und Kim Jong-il und ihre Verdienste weiter überliefere und die Idee und Sache der vorangegangenen Staatsführer treu fortsetze. Alle Erfolge von Korea in den letzten Jahren seien glänzende Früchte der Songun-Politik von Herrn Kim Jong-un, der Korea zu einem höchst würdevollen Land und das koreanische Volk zum glücklichsten Volk machen wolle und der Priorität der Volksmassen. Die Teilnehmer des Symposiums seien davon überzeugt, dass die DVJK unter der Führung von Herrn Kim Jong-un auch künftig die souveräne und volksverbundene vorzügliche Idee und Gesellschaftsordnung, den Frieden und die Sicherheit der Welt schützen, als ein starkes Land, das die Gerechtigkeit der Völkergemeinschaft vertrete, ihre Macht demonstrieren und sich nach dem Wunsch von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zu einem vereinigten mächtigen Staat entwickeln werde. Im Brief betonten sie, dass sie alle Anstrengungen dafür unternehmen werden, das 5. internationale Festival für die Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan im Gebiet Baekdusan und Pyongyang im August dieses Jahres feierlich zu veranstalten.